ARD. Herzlich willkommen zur Dicky-Dick-Dickens Bonusfolge. Ich bin Bettina Förk und meine Eltern Rolf und Alexandra Becker haben sich die Abenteuer von Dicky-Dick-Dickens Ende der 50er Jahre für den Bayerischen Rundfunk ausgedacht. Für diesen Krimi-Podcast habe ich in meinen Kindheitserinnerungen gekramt und Geschichten rund um die Entstehung von Dicky-Dick-Dickens ausgegraben. Dabei bin ich auch auf dieses ganz besondere Schmankerl gestoßen. Dicky hat es nämlich indirekt sogar in die bayerische Landespolitik geschafft. Im Nachlass meiner Eltern fand sich ein Briefwechsel dazu. Viel Spaß dabei. Dicky Dick Dickens. München, 25. März 1985. Dr. Edmund Stoiber, Staatssekretär, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Prinzregentenstraße 7, München. Nummer A, römisch 2, 1.5, 018, 12, 5. Im Antwortschreiben bitte angeben. An Mr. Dicky Dick Dickens, CO Rolf und Alexandra Becker, Bad Wiessee. Sehr geehrter Dicky Dick Dickens, bisher war ich so durch die Lektüre Ihrer bedeutenden Taten gefesselt, dass ich erst heute dazu komme, mich für den Brief zu bedanken, mit dem Sie mir durch Rolf und Alexandra Becker die Berichte über Ihre glanzvolle Karriere übersenden ließen. Meine Spannung auf den angekündigten neuen Band nimmt täglich zu. Zwar muss ich zugeben, dass man als Politiker Ihren wendigen Einfallsreichtum nur neidvoll bewundern kann, aber ich mache mir doch ernsthafte Sorgen, dass Ihr Blick zu sehr auf Chicago verengt ist. Wie hätten Sie sonst in Bayern ein Bananenverkäuferviertel vermuten können? Und dies auch noch im Zusammenhang mit einer großen bayerischen Partei. Bananen sind bekanntlich krumme Sachen. Und wer würde es wagen, auf diesem Felde mit Ihnen in Konkurrenz zu treten? Damit aber Ihr weltweiter Ruf auch nicht nur durch einen Hauch von mangelndem Überblick und Provinzialität beeinträchtigt wird, hoffe ich sehr, dass auch Sie die verbesserten Informationsmöglichkeiten des neuen Medienzeitalters intensiv nutzen werden. Ihre Äußerungen über die Segnungen eines Lebens ohne Radio, Zeitung und Telefon sollten Sie als Mann von Format auch noch einmal gründlich überdenken. Hören Sie lieber auf Opa Kreckel, der so treffend sagte, in unserer Branche hört man immer Nachrichten. Leute wie wir müssen ein Leben lang auf der Hut sein. Mit freundlichen Grüßen auch an Rolf und Alexandra Becker, Dr. Edmund Stoiber. Effie Marconi, Bad Wiessee, to Mr. Dr. Edmund Stoiber. Effie Marconi, CO Rolf und Alexandra Becker, Bad Wiessee, to Mr. Dr. Edmund Stoiber, Bavarian States Chancellery, Prince Regency Street, Munich. Sehr verehrte, dear Mr. Dr. Stoiber. Sehr verehrter, dear Mr. Dr. Stoiber. Mein Bräutigam und Gatte, Mr. Dicky Dick Dickens, hat unter der Codenummer A römisch 2 1.5 018125 von Ihrer Seite ein Schreiben von gewinnender Liebenswürdigkeit empfangen, wofür er seinem ausdrücklichen Dank Ausdruck verleiht. Auch ich finde Ihren Brief recht erheblich, aber doch auch verwunderlich. Ihre Organisation, so kann man allerorten vernehmen, gibt sich meist familienfreundlich, weswegen so viele Ehefrauen ihr Kreuz nicht nur geduldig tragen, sondern ein solches auch in die richtige Rubrik kritzeln. Auch tritt Ihre Organisation, sofern man Presseveröffentlichungen und Wahlkampfaussagen trauen darf, optimal für die Gleichberechtigung der Frau ein. In unseren Kreisen, wo das Gangsterliebchen noch hart um seine Identifikationsfindung zu kämpfen hat, erregt diese ihre Programmaussage gebührenden Respekt. Umso unverständlicher, sehr verehrter dir, Mr. Dr. Stoiber, scheint es mir, dass Sie in Ihrem Brief an Dicky Dick Dickens mich, seine Braut und Frau, mit keinem Wort erwähnen, geschweige denn mich schön grüßen lassen. Mein Bräutigam und Gatte, als Mann von Welt, zahlt mit gleicher Münze heim und sendet Ihnen seine verbindlichen Grüße. Ich auch. Ihre enttäuschte Effie Marconi. Bayerische Staatskanzlei, Pressestelle der Bayerischen Staatsregierung. An Frau Effie Marconi, CO Rolf und Alexandra Becker, Bad Wiessee. Sehr geehrte Frau Marconi, da sich Herr Staatssekretär Dr. Stoiber derzeit im Urlaub befindet, darf ich Ihnen in seinem Auftrag antworten und Ihnen seine herzlichsten Grüße übermitteln, die Sie in dem letzten Schreiben so schmerzlich vermisst haben. Ich verbleibe mit den besten Wünschen, selbstverständlich auch an Ihren hochgeschätzten Bräutigam und Gatten und mit freundlichen Grüßen, Ministerialrat Dr. Brandmeier. Sehr gut. Ah, ist schon wieder Zeit. Ja, so kam es, dass durch eine spielerische Briefkorrespondenz ein CSU-Mann, der 8 Jahre später bayerischer Ministerpräsident werden sollte, eine humorvolle Lektion in feministischer Innenpolitik erhielt, die er allerdings in seiner bayerisch-jovialen Art abwehrte. Falls Sie die Original-Dicky-Dick-Dickens-Abenteuer aus den 1950er Jahren noch nicht gehört haben, dann wird es höchste Zeit. Allen anderen empfehle ich den BR-Podcast Sherlock Holmes. 4 spannende Fälle aus den 60er Jahren. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Gute Unterhaltung.